Hallo und herzlich willkommen. Wir gehen wieder auf Schurkenjagd bzw. auf Rebellenjagd. Wenn ich sage wir, meine ich den wunderbaren, nie austauschbaren und immer stets gut gelaunten, gut gestimmten, gut frisierten, im Bot-Style stets im Parker durch Winter und Schnee stapfenden Ronny. Hallo, und wir sind natürlich auch noch Elias. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen, hallo auch von mir nochmal. Wir steigen hier ein mit einem Klassiker, das ist das originale Theme. Das TH ist schon immer mein Problem ja, gewesen, auch damals schwierig. Im englischen Bericht schon. Auf jeden Fall ist das tatsächlich das originale Batman-Intro aus den 1960 sogar, sehe ich gerade. Aus dem Jahre 1960. Aus dem Jahre 1960. Und da sind wir ja schon irgendwie ganz spontan zu unserem Thema des heutigen Abends gekommen. Genau, denn... Sehr schön. Wir war wollen das geplant? Bitte. War das geplant? Ich habe mich heute tatsächlich wieder mal richtig gut vorbereitet. Oh, na dann wird es ja wunderbar. Also, wir sind... Vielleicht kann man, also ich meine, man muss sich ja vorbereiten. Wir haben da draußen mittlerweile Hallo an den Podcast-Endgeräten, Hallo an den Radio-Endgeräten, an den Rundfunkgeräten bei Radio Frei. Wir sind bestens vorbereitet, weil heute wird die Nacht der Nächte. Heute durchbrechen wir die Schallmauer, mit was die Klickzahlen anbelangt, oder? Das wird sich zeigen. Nein, wir sind heute in den 60s angekommen. Genau, Rebellion in den 60ern, beziehungsweise richtig. Die 60er Musik sehen. Und soll ich richtig. Dir was sagen? Ich bin heiß auf die Sendung, weißt du warum? Erzähl. Nächste Woche tatsächlich geht mein Flieger nach London, um dort mal ein bisschen zu schauen, was so in der Musikszene dort noch so erkundbar ist. Da war in den 60ern nichts los in London, ne? Ich habe auch nachgeschlagen, das ging erst so 70 mit Sex Pistols und sowas los, aber der Rest... Vorher ziemlich langweilig, ne? War ziemlich gut, vielleicht hier und da nochmal ein bisschen ein Fred Perry-Shirt irgendwo auffindbar, aber sonst... Also wir schauen mal, vielleicht finden wir ja doch noch was heute Abend. Vielleicht finden wir heute noch was, was ich mir angucken werde. Nicht nur bei Madame Tussauds vier Tage am Stück rumhängen, mich irgendwo als Wachsfigur auch in die Ecke stellen, weil, wie du weißt, bin ich ja selber auch Musiker. Ich weiß. Bei den Scorpions. Oh, jetzt auch? Aber wir wollen nicht ausufernd werden. Sehr gut. Also, ich würde sagen, kommen wir zurück zu den Fakten des Abends. Wir wollen heute über die 60er sprechen. Wir wollen über die Musik der 60er und über die verschiedenen jugendkulturellen Strömungen, die es so in den 60ern gab, sprechen. Ja, ich bin gespannt. Ja. Ich vor allem wird es wahrscheinlich viel mit Sex, Rock'n'Roll und Drogen auch. Drogen. Es ist wirklich so. Also die 60er Jahre waren schon ziemlich, ziemlich aufregend, muss man sagen. Also sexuelle Revolution in den 60ern war gang und gäbe. Wir hatten ja in den 50ern den Rock'n'Roll. Elvis Presley und wie sie alle hießen. Tolle auf 7:30 gekämpft. Ganz genau. Und dann in den 60er Jahren kam dann die Beat-Bewegung auf. Und da ging es auch wieder so um Jugendkultur, aber wenig politisch. Sondern es ging erstmal auch wieder nur so, wir haben unseren Freiraum geschaffen und in dem leben wir so unseren Spaß aus, wir sind nicht mehr von den Eltern abhängig, wir leben unseren eigenen Stil und wir machen unser eigenes Ding, aber es hatte nichts mit Politik zu tun. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch wieder direkt drin in der Jugendbewegung, es ging wieder mal nur darum, sich von den Eltern abzugrenzen. Ja, ganz genau. Weil ganz wahrscheinlich genau. Der Rock'n'Roll mittlerweile in den 60ern salonfähig wurde, Eltern wahrscheinlich mittlerweile auch Twist oder was auch immer tanzten und es musste etwas Neues her. Man brauchte wieder was anderes, ne? Richtig. Und auch da ging es, so konnte ich lesen, Musik wurde wichtig. Es war das Benehmen, das wichtig wurde. Benehmen aber nicht im, wir benehmen uns besonders gut, sondern eher, wir benehmen uns anders als unsere Eltern, also dann eher schlecht. Auffallen um jeden Preis. Richtig. Quasi so wie heute immer noch. Richtig. Meine Mutter schimpft heute noch manchmal. Ja. Wenn ich wieder mal meine Zurecht. Kleidung von vor 15 Jahren anziehe, die mir viel zu klein Zurecht. Ist. Zurecht. Und was ich auch gelesen habe, ein schönes Zitat, es ging um noch längere Haare und du hast es schon gesagt, um Sex. hängt ja meistens oft mit zusammen, vor allem ja. In den Jahren, da ja Intimrasur und Co. auch zu der Zeit noch nicht so ein Thema waren. Richtig. Also lange Haare und Sexualität. Wahrscheinlich. Sehr im Trend, sehr gefragt. Das kann wirklich sein. Was ich auch gefunden habe, war, dass es zu so einer Verschiebung gab. Also vorher, wenn es um das Thema Sex ging, bei den Jugendlichen, waren die Eltern irgendwie so der Ansprechpartner. Das änderte sich aber dann plötzlich und plötzlich wurden Gleichaltrige zu Ansprechpartnern, wenn es um sexuelle Fragen geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte früher auch immer Leute um mich rum, die auch in der 7. Klasse schon bestens Bescheid wussten und laut eigener Aussage auch Liebesnächte erlebt haben über Stunden. Ach ja. Also, nee. Also muss ich wirklich sagen, also so manch einer war damals schon dick im Geschäft, würde okay. ich sagen. Okay. Apropos dick im Geschäft. In den 60er Jahren kam die Antibabypille nach Deutschland und Beate Use eröffnete in Flensburg ihr erstes Fachgeschäft, und zwar ein Fachgeschäft für Ehehygiene. Das Fachgeschäft für Ehehygiene. Fachgeschäft für Ehehygiene. Sensationell. Sehr schön, ja. Und in der Zeit kamen dann auch so Filme raus wie Oswald Koll, Das Wunder der Liebe, Sexualität in der Ehe. Ja, also Sex war wirklich in dieser Zeit so. Ich glaube den Film, ach nee, das war, aber als die Liebe laufen lernte oder so ähnlich, habe ich tatsächlich schon mal nachts zufällig damals auf Sat.1 irgendwann mal gesehen, als meine Eltern gerade zufällig nicht da waren. Ich habe zufällig durchgeschaltet und dann, das war wahrscheinlich die Zeit, weil lange Haare, Schnurrbärte und neben Blümchensex vielleicht auch noch die ein oder andere Kussstelle wurde aufgezeigt in dem Film. Richtig. Und das soll damals wirklich der große Trend gewesen sein, dass auch das Sprechen über Sexualität plötzlich, also in der Gesellschaft so anerkannt wurde. Also vorher war das so ein Tabuthema und in der Zeit ging es dann aber, dass man wirklich mit Leuten darüber sprechen konnte. Eine schöne Sache habe ich gefunden, auch wenn man immer sagt, so sexuelle Revolution in den 60ern, ja, alles war sehr, sehr offen, aber ich habe ein Beispiel gefunden, es gab einen Kinobetreiber, der hatte diesen Film laufen, Sexualität in der Ehe, und der wollte natürlich nicht, dass in dem Kino irgendwas passiert. Also hat er Folgendes gemacht. Wegen der Reinigung, oder? Keine Ahnung, ne? Wahrscheinlich wegen der Unzucht, ne? Das sollte schon gut ablaufen. Der hat quasi in der Mitte des Kinos ein Seil gespannt, von vorne nach hinten, hatte dann auf die linke Seite die Mädels, auf die rechte Seite die Jungs, und rechts und links neben diesem Seil mussten je zwei Plätze frei bleiben, damit in der Mitte ein Gang ist und die sich nicht bekrabbeln können. Sehr geschickt gemacht, da in den 60ern ja Homosexualität, also gab es ja nicht. Auf keinen Fall. Ist ja erst später, in den 70ern gekommen. Das kam erst später. Das haben wir erst später erfunden. Macht das System eigentlich völlig Sinn. Ja. Also, richtig. Und es ist wahrscheinlich auch in jedem Kino ein Sittenwächter gewesen, der... ja, aber man merkt die Prüderie noch, ne? Also ja, die ist schon noch da. Und ich meine, das musste dann, glaube ich, erstmal so aufgebrochen werden, um dann da, ja... Und aufgebrochen wurde es dann wahrscheinlich durch Erotik der Beatmusik, wie sie schöner als von 4 Pilzköpfen gesungen, wahrscheinlich nicht da geboten werden konnte. Eine gute Überleitung. Wollen wir da vielleicht gleich schon mal mit anfangen? Du hast uns ein Lied mitgebracht. Ja, also da wir ja gerade über die sexuelle Revolution sprechen, dachte ich mir, die Beatles haben so ein Lied gemacht, Can't Buy Me Love. Vielleicht können wir das einfach mal anspielen. Ich denke, wir starten den Track. Viel Spaß. Ein echter Schlüpferstürmer. Ja, das Nein. war. Das waren sie. Pure Erotik aus 4 Pilzköpfen. The Beatles mit Can't Buy Me Love. Wunderschön. Und ich muss sagen, du hast zu früh ausgeblendet. Ich hab Unsere Mit- Hörer und Hörerinnen, die mit ihren Kassettenrekordern hier davor sitzen und aufnehmen wollen. Schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, weil der letzte Akkord fehlt. Du kannst doch nicht einfach ausblenden. Nein. Es tut mir leid. Ich tue Sühne und bete ab morgen dreimal täglich zu John Lennon. Richtig. Ich finde, die Beatles, jeder hat in seinem Leben eine Beatles-Phase, oder? Ja, und ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob ich nochmal explizit nochmal ein großes Pamphlet auf die Beatles halte, aber ich glaube, ich werde dem sowieso nicht gerecht und habe dann auch gedacht, weißt du, ich glaube, das Thema ist zu groß und zu komplex für die Beatles. Sendung. Ja. Ja, also so komplett nochmal alles abzuhandeln. Kleiner Filmtipp an der Stelle von mir, 8 Days a Week. Ist eine wunderbare Dokumentation, ich glaube 120 Minuten Beatles von Anfang bis Ende mit ein bisschen Backstage-Material und so und wie dann alles so kam über die Zeit und Okay. Da muss ich sagen, sehr empfehlenswert. Du also, hast ihn schon sehen dürfen? Ja, und ich war hellauf begeistert, weil doch viel drin war, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte. Okay. So auch wie das dann mit den Stadien, wunderbar zu sehen, diese Stadientouren, dann, dass es so laut war, dass die Band sich nicht mehr gehört hat, inklusive dem, dass sich die Band danach entschlossen hat, wir gehen nur noch ins Studio und bringen nur noch 4 Alben raus, ohne live zu spielen. Also Wahnsinn, bis zum Bruch eben. Ja. Wirklich Eskalation in den Stadien durch die Fans. Genau, aber da habe ich gedacht, genau da knüpfe ich an. Und hab dir ein kleines Spiel mitgebracht. Juhu, Spiel! Das Spiel. Ich bin gespannt. Und zwar habe ich dir ein paar Fun Facts über die Beatles mitgebracht. Hm. Und du musst mir sagen, habe ich mir das ausgedacht oder ist das tatsächlich wahr, was ich dir hier wieder erzähle? Ich bin sehr gespannt. Als ersten Punkt habe ich, dass viele Leute sich beschweren, die damals mit den Beatles auf Tour waren, heute noch, beziehungsweise viele Künstler, die danach aufgetreten sind in irgendwelchen Sendungen. Und zwar geht es darum, dass es bei Beatles-Konzerten immer sehr stark nach Urin gerochen hat, weil junge Damen sehr aufgeregt waren und schon lange in den ersten Reihen warten mussten und sich dann eben anatomisch bedingt oftmals auch entleerten durch die ganze Euphorie. Also wenn du so sagst, dass es bei den Konzerten häufig eskaliert ist und die Beatles selber darüber nachgedacht haben, keine Konzerte mehr zu geben, würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist so skurril, das stimmt. Ich verlese dir dazu ein Zitat von Bob Geldorf aus dem Q-Magazin. Es ist ein altes Klischee, aber du konntest sie unter dem ganzen Geschrei kaum hören. Ich erinnere mich daran, dass ich auf den Boden des Kinosaals geschaut habe und die Pissrinnsale zwischen den Gängen entlang liefen. Die Mädchen haben sich regelrecht eingepinkelt vor lauter Aufregung. Deshalb ist das, was ich am meisten mit den Beatles assoziiere, der Geruch nach Mädchenpipi. Also korrekt. Oh wow, oh wow. Fun Fact 2. Paul McCartney ist eigentlich blond. Nein. Sagst du nein? Ich sag nein. Er färbte sich die Haare immer dunkel, weil er dachte, mit blonden Haaren würde er wie eine Frau aussehen. Echt? Ist aber tatsächlich nicht Paul McCartney gewesen, sondern Elvis tatsächlich. Okay. Also war falsch mit Paul McCartney, aber ich war auch leicht erschrocken, als ich hörte, dass Elvis hat sich die Haare gefärbt. Ja, tatsächlich. Verrückt. Kommen wir zu Fun Fact 3. George Harrison verlor seine Jungfräulichkeit, während die anderen Beatles heimlich zuguckten. Sie klatschten Beifall, als er fertig war. Ja, die waren ja noch relativ jung, als die da an den Start gegangen sind, oder so? Das war so 63? Ja, es war, glaube ich, sogar so, dass 3/4 der Band sogar noch unter 18 waren in Hamburg. Dann sage ich jetzt einfach ja, das stimmt. Ich lese dazu aus der Biografie ein Zitat von George Harrison. Meine erste Vögelei war in Hamburg. Paul, John und Pete Best haben zugesehen. Wir hatten Stockbetten. Sie konnten nicht wirklich etwas sehen, weil ich unter dem Laken lag. Aber als ich fertig war, jubelten und applaudierten sie. Wenigstens waren sie still, während ich es tat. Oh Mann. Unfassbar, aber wahr. Verrückt. Aber wieder richtig geraten. Ja. Du bist heute in Laune. Ich merke das schon. Die 60s sind meine Zeit, du merkst es schon. Ja. Ich merke es schon, ja. Als nächstes habe ich ein Fun Fact über John Lennon. Und zwar, dass John Lennon an einem John Lennon Doppelgängerwettbewerb teilgenommen hat und diesen verloren hat gegen eine Frau. Ja. Das ist leider falsch. Ah, schade. Und zwar war es tatsächlich Dolly Parton, die an einem Doppelgängerwettbewerb teilgenommen hat und hat gegen einen Mann verloren. Echt? Das ist unfassbar. Aber sowas ist schon schön irgendwie. Ja. Als nächstes gibt es übrigens ein wahrer Hit dazu, wo ich jetzt auch im Nachhinein wusste, nachdem ich das heute gelesen habe, woher der Hit oder die Idee kommt, von Farin Urlaub, als ich den Marilyn Manson Ähnlichkeitswettbewerb verlor. So ist es richtig ausgesprochen. Da kommt es her. Ja, also ich denke, dass diese Geschichte vielleicht dem Ganzen ein bisschen einen Anstoß gegeben hat zu dem Text. Sehr cool. Als nächstes habe ich: Ein Zahnarzt hat die Beatles auf LSD gebracht, indem er ihnen heimlich LSD in den Kaffee gemischt hat. Nein. Dazu George Harrison aus seiner Biografie: Als wir LSD zum ersten Mal genommen haben, war es ein Unfall. Es ist irgendwann 65 passiert, zwischen Alben und Tourneen. Wir waren unschuldige Opfer des verrückten Zahnarztes, den wir irgendwann kennengelernt haben und mit dem wir ein paar Mal zusammen Abend gegessen haben. Also ich tatsächlich. Wirklich, ein Zahnarzt hat Ihnen das. Ja, er schreibt dann im Anschluss: Also tranken wir unseren Kaffee aus und nach einer Weile sagte ich wieder: Komm schon, es wird langsam spät, wir sollten besser gehen. Der Zahnarzt sagte etwas zu John und drehte sich zu mir und sagte: Wir haben soeben LSD genommen. Ich dachte nur: Was ist jetzt los? Los geht's. Wahnsinn. Fand ich auch herzzerreißend schön, diese Geschichte. Und ich frage mich tatsächlich, warum habe ich immer Zahnärzte, die mir nur Schmerzen bereitet haben, aber nie irgendwie auch mal was Gutes gewollt haben? Ja, keine Ahnung. Vielleicht lebst du in der falschen Zeit. In der falschen Zeit, ja, ich denke. Ich denke, damals war das noch sehr locker. Ich glaube, ich habe einfach die falschen Ärzte. Also Zahnärzte. Solltest du dich mal umschauen. Findest du sowas noch. Dort, wo Lachgasflaschen leere vor der Praxis gestapelt sind, denke ich, ist meine neue Einkehr. Da hätte ich eine Empfehlung für dich. Aber das machen wir dann später. Ja. Und als letzten Fun Fact habe ich für dich: Die Beatles waren in vielen Dingen Vorreiter. Unter anderem waren sie die Ersten, die einen Teufelshörner-Rockhand auf einem Albumcover gezeigt haben. Quasi so, wie wir alle kennen: Pommesgabel bei jedem Konzert, auf allen Metal, vor allem auf Metal-Konzerten, Wacken und Co. immer wieder zu sehen. Ich sage nein. Tatsächlich ist es wahr. Ist es wahr? Ist es wahr. Und John Lennon hat auf dem Cover von Yellow Submarine als Cartoon-Figur genau diese Geste gemacht. Und das ist das erste Mal, dass dieses Zeichen dokumentiert wurde in der Musikgeschichte. Wahnsinn. Es ist wirklich wahr. Die Beatles sind ja nun wirklich, zumindest aus heutiger Perspektive, eher eine ruhige Band für mich. Also ich meine... Ja, aber für die damalige Zeit war das halt wirklich... Das, was für unsere Generation, Musik irgendwie, ja. Ja, vielleicht Slipknot oder Wahnsinn, was auch wie, immer wie war. Wie sich das verschoben hat. Man. Ja. Also ich finde das immer wieder toll, wenn man sich hier so auf die Sendung vorbereitet, wie man da so eintaucht. Ja, und ich hoffe, unsere Hörer können auch eintauchen. Ja, und können da ein bisschen was mitnehmen, so wie wir. Das ist ganz schön. Also passenderweise wäre jetzt der Moment eigentlich, um Beatles zu spielen. Aber ich habe gedacht, es gibt so viele tolle Musik in den 60ern und so viele Bands, die wir zwar auch nicht alle schaffen zu erwähnen, aber ich dachte, dann hören wir jetzt nochmal einen Track von einer anderen Band. Und zwar bin ich darauf gekommen, auf die Beach Boys, auf das großartige Album Pet Sounds, wo man ja sagen muss, es ist für die damalige Zeit das mit Abstand größtproduzierte Album überhaupt, weil teilweise Lieder über 20, 30 Spuren mit Hundegebell und mit Kinderchören und mit Riesenstreichern von einem heute stellt man die Diagnose schon wieder in Frage, aber Brian Wilson, der Kopf der Band, der auch Produzent war, zu der damaligen Zeit an Schizophrenie beziehungsweise in einer Psychose gefangen war. Okay. Und damit aber wieder beim Thema Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander, das ganze Album komponiert hat, während die Band auf Tour war und ihn zurückgelassen hat im Studio und sie dann danach nur noch kamen zum Einsingen. Okay. Auch gibt es auch einen sehr schönen Film über die Geschichte von Brian Wilson, beziehungsweise jetzt auch als Buch, beziehungsweise als Hörbuch erschienen, kann ich, gelesen übrigens von Dirk von Lotzo von Tokotronic, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, und da habe ich gedacht, von Beach Boys, da nehmen wir auch vom Pet Sounds Album Wouldn't It Be Nice, quasi der Starttrack, die Eröffnungsnummer des Pet Sounds Album. Viel Spaß damit. Sehr schön. Insofern es irgendwann startet, beziehungsweise hier ist der Hit. Viel Spaß. Ja, wunderschöne Musik. Wir haben hier gerade noch mal ein bisschen drüber philosophiert, was diese Musik so beeindruckend macht. Und ich denke, wie du gerade geschildert hast, also so ein enormer Aufwand in der Produktion, es ist eine Leidenschaft. Ja, es ist auf der einen Seite, du entdeckst bei jedem Mal Platte hören immer irgendwas Neues. Nachdem ich das gehört habe oder gelesen habe mit diesem Hundegebell und Co., habe ich drauf geachtet und viele Dinge findet man dann erst im Nachhinein, beziehungsweise denke ich auch gerade Beatles, Beach Boys und Co., man hört heutzutage auch ganz viel in aktueller Musik, wo diverse Harmonien, Akkordreihenfolgen oder sowas plötzlich wieder auftauchen. Also ich glaube, die 60er waren schon wegweisend für alles, was danach, also für die komplette Musikgeschichte einschließlich bis heute. Ja, so. Ja, ja. Denke ich auch. Und natürlich die Jugendkultur, die hat uns, ich glaube, die hat uns auch sehr geprägt. Also, ne, die hat auch ganz viel dazu beigetragen. Wir hatten ja jetzt schon mal ganz kurz von dieser sexuellen Revolution gesprochen. Und dann hatten wir natürlich die Beat-Bewegung. Ich weiß jetzt gar nicht, die Beach Boys, gehörten die zur Beat-Bewegung noch dazu? Oder? Nee, Beach Boys war, ich glaube, ganz klassischer Pop. Okay. Das und war, Beat-Bewegung bestand ja eigentlich auch nur aus der englischen Szene. Ja, genau. Beach Boys war ja wahrscheinlich dann so diese Antwort auf die Beatles in Amerika, beziehungsweise diese Surf-Szene und so, diese schönen Wetter. Das verbreitet die Musik ja auch, muss man ganz klar sagen. Bei Wouldn't It Be Nice, finde ich, hört man das auch wunderschön raus. Du hast sofort mehr Strand und Co. Also da ging es auch weniger um Abgrenzung dann wahrscheinlich. Genau, ne? Genau. Weil diese Beat-Bewegung hat ja schon was damit zu tun, wir wollen uns abgrenzen. Ich habe sogar gelesen, dass es nicht mal unbedingt die Jugendlichen waren, die sich abgrenzen wollten, sondern es hatte häufig auch damit was zu tun. Man hatte so die Elterngeneration, die sich die ganze Zeit aufgeregt haben über die Jugendlichen und über ihr Verhalten und die Jugendlichen dann auch so eine Ecke gedrängt haben und die dazu gebracht haben, so ein Gruppengefühl zu entwickeln. Ja, sie hatten dann so ihre Beatmusik und sie hatten einen Gegner gefunden. Gegner, gegen den sie rebellieren konnten. Und das waren die Eltern. Genau, das ist eben das, was dich ja immer wieder stärkt. Wenn dich andere Leute nicht mögen, drückt dich wieder enger zusammen. Ganz genau. Ne? Und damit entsteht quasi diese Kultur, der man könnte sogar sagen, dass die Eltern in gewisser Art und Weise dazu beigetragen haben, dass diese Revolution oder diese Rebellion der Jugendlichen entstanden ist. Es soll sich am Ende mal keiner beschweren, weil ihr habt eure Kinder dorthin getrieben. Ja. Ihr habt sie zu dem gemacht, was sie sind. So liest man es. Wirklich ganz spannend. Darf ich da noch einhaken? Ja, bitte. Darf ich tatsächlich auch genau zu diesem Thema und zu dem Thema, was wir vorhin schon mal hatten mit langen Haaren, habe ich einen wunderschönen Schnipsel gefunden. Es muss wohl irgendwann mal in einer Doku auf Phoenix gelaufen sein. Und zwar geht es da darum, dass ein paar Jugendliche mit längeren Haaren zu der Beatbewegung und Co. in den Straßen saßen und sie haben dann die Passanten gefragt, was sie von diesen jungen Männern denn halten. Und ich spiele mal ab, es hat mir große Freude bereitet. Furchtbar. Männer lange Haare haben. Warum denn? Och, grauenvoll. Die sollen arbeiten gehen und anständig sich aufführen wie alle anderen. Wenn ich einen Sohn hätte, der so rumlief, ich meine sie jetzt nicht persönlich, wissen Sie, was ich mit dem machen würde? Dem würde ich selbst die Haare schneiden. Glauben Sie das auch? Ja. Und wenn ich eine Tochter hätte, die mit so einem Junge ging, wissen Sie, was ich mit der machen würde? Und wenn sie mich einsperren würde, glauben Sie das? Ja, dem würde ich halb lahm schlagen. Glauben Sie mir das? Das ist doch, sowas ist doch nicht normal. Ja, ich gehe nicht dicht dran. Ich habe Angst dafür, sicher. Ja, das ist es auch. Die langen Haare ist es nicht. Das sind nur das ganze Aussehen. Gucken Sie sich mal hier die jungen Männer an, was die ordentlich aussehen dabei. Das sieht es sauber. Nur, dass wir alle, dass die Leute sagen, dass wir Läuse haben sollen und so. Das finde ich saublöd, finde ich das. Hat jemand von euch Läuse? Nein. Nein, total nicht. Ja, gestern zum Beispiel noch an Haaren gerissen worden. Vom älteren Mann. Wir sind froh, dass wir das Ungeziefer mit den Jahren losgeworden sind. Ja. Und jetzt glauben Sie, kommt das Ungeziefer mit den langen Jawohl. Haaren wieder? Unbedingt. Ja, so Haare reißen und sowas, da gewöhnt man sich aber dran. Ich setze mich durch. Das ist ein Zeichen der Freude für mich. Ja, ist das nicht beeindruckend? Es ist, wie du gehört hast, das Ungeziefer ist wieder zurückgekommen. Ja, und wieder Gutbürger dann sich gegen die eigenen Kinder stellt und auch mit welcher Gewalt und mit welcher Vehemenz davor mit welchem Zorn, nur weil, also in diesem Moment saßen ja lediglich langhaarige Jugendliche in der Straße und es erzürnt Menschen so, dass sie sofort in Gewalt übergehen. Das ist eigentlich unfassbar. Ja. Also, und dass das die Jugendlichen zusammentreibt und ist irgendwie völlig verständlich, ne? Also dazu werden wir auch in der nächsten Sendung dann kommen, in den 70ern, wo es ja immer noch den Klassiker gibt mit If the kids are united, they will never be divided. Ja. Und genau das ist es. Aber da kommen wir dann in der nächsten Sendung dazu. Richtig. Deswegen immer dranbleiben. Richtig. Ich würde vielleicht jetzt noch ein kleines Musikstück anspielen wollen. Denn gerne. Wir haben es ja hier irgendwie, ich versuche jetzt gerade mal eine geschickte Überleitung hinzukriegen, wir haben es ja hier schon mit dem personifizierten Bösen, mit dem Teufel zu tun, der langhaarig durch die Straßen schreitet. Und vielleicht können wir dazu einfach mal, wir sind jetzt schon im Jahre 68, ein Stück von den Stones anhören. Sympathy for the Devil. Habe ich tatsächlich auch erst viel zu spät in meinem Leben entdeckt, muss ich sagen, dieses Stück Musik. Großes Stück. Man muss auch sagen, es hat auch eine entsprechende Länge. Aber wir spielen das Ding mal an. Und bitte. Traumhaft. Viel Spaß. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul away. Waren Gitarrensoli damals schon so in? Ja. Dass man sie über Minuten gestreckt hat. Ja, in den 68ern auf jeden Fall ging es absolut in diese Richtung. Ich dachte, das ging erst mit Slash von Guns N' Roses los. Na, ich glaube, da kommen wir auch in der nächsten Sendung nochmal drauf. Das hatte schon eine ganz große Bedeutung. Aber ja, die Stones, ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Lied, ein ganz großes Lied. Hab aber dann auch gefunden, dass die Beatmusik, die Beatles, die Stones, im Laufe der 60er Jahre, dann so ab Mitte ungefähr, zu einem Massenphänomen worden. Und da tue ich natürlich auch von der Industrie aufgenommen worden. Ich habe gefunden, dass die Springer-Zeitung Hör zu damals ein hauseigenes Label hatte und dann zur Deutschland-Tournee der Stones eine eigene Platte rausgegeben hat, auf der dann wohl so stand, so von wegen die härteste Band der Welt. Ja, und ich glaube, wenn diese konservative Springer-Presse dann schon irgendwann die Stones für sich erkannt hat, weißt du, wo es hingegangen ist. Ja, aber es zeigt auch wieder, dass die Springer-Presse genauso weit ist wie heute, weil es muss immer härter, schneller, lauter, schlimmer, toter. Aber angepasst, ne? Es genau. Es muss immer angepasst und sein. Wir bewegen uns, ja, und dann sind wir wieder genau an dem Punkt, wo alle Medien aufspringen, weil es wird kompatibel und genau. Es wird langsam für die Jugend uninteressant. Richtig. Es ist interessant, dass sich dieser Faden wirklich durch jede Sendung zieht. Ja, richtig, durch jede Sendung. Ich denke, das wird auch so bleiben. Also ja. Das war genau das Problem, was halt auch der Beatmusik, der Beatbewegung irgendwann so bevorstand. Die Kids haben sich vom Mainstream abgewendet und haben sich quasi neue Akteure gesucht, neue Idole gesucht, da kamen dann irgendwann The Doors rein und da kam Jimi Hendrix rein und sowas. Es gab aber auch noch eine andere Gruppe, die kannte ich vorher noch gar nicht. Also den Begriff kenne ich, aber die Gruppe kann ich nicht. Die haben ihre Musik und auch ihre Mode, ihr Aussehen so zu einem ganzen Lebensstil gemacht. Und das sollen die Gammler gewesen sein. Die Gammler. Die Gammler, ja. Also Jugendliche müssen das gewesen sein, die in den Großstädten ab den 1964ern, das wird relativ, relativ punktgenau datiert in der Literatur, in europäischen Großstädten abgehangen haben. Also prinzipiell haben die abgehangen, so wie man das heute kennt. Also dann sind auch ziemlich viele auf dem Begriff hängen geblieben, weil du Gammler, genau, ist jetzt nichts, was ich selten in meinem Leben gehört habe. Ja, ja, genau, richtig. Das hat auch sehr geprägt. Also das war eine Kultur, die sehr geprägt hat, die eigentlich gar nicht groß war. Und ja, die haben versucht, sich durch ihr ungepflegtes, durch ihr heruntergekommenes Auftreten so quasi gegen diesen ganzen Wahn, also gerade diese älteren Herren und die Damen, die wir gerade eben im Einspieler gehört haben, genau gegen die wollten die sich stellen. Also nochmal richtig gegen diese Leute rebellieren und nochmal richtig nach außen kehren. So, wir wollen mit euch nichts zu tun haben und wir zeigen euch jetzt mal, wer wir oder ja, dass wir halt euch nicht wollen, dass wir nicht so sein wollen wie ihr. Finde ich total spannend. Ich habe einen Einspieler mitgebracht, wenn wir uns den nochmal anhören wollen. Gerne, gerne. Mit Wasser, Besen und Desinfektionsmitteln rückt Hannover seinen Gammlern auf den Pelz. Die Langhaarigen, deren Aussehen allein schon schlichte Gemüter provoziert, sollen durch regelmäßige Duschen vom Georgsplatz weggegrault werden. Die gehören ins Arbeitshaus, beziehungsweise mit Knüppeln nur hier runterjagen. Anders werden die gar nicht mehr, sind die gar nicht mehr groß zu kriegen. Bei Adolf hat es sowas nicht gegeben. Warum nicht Arbeitslager, Arbeitsdienste, sowas ähnliches? Wäre eine vollkommene Lösung da. Sofort in Arbeitslager, wie sie kommt, schaut Arbeitslager 40 Tage. Das ist nicht mehr. Wenn der Hitler gelebt hat, der hat die alle auf die Seite gebracht. Das ist meine Meinung. Jawohl, genau, das ist meine Meinung. Ja, und ich finde es, also, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig. Wie gruselig ist, dass genau diese Aussprüche mit bei Adolf hätte es nicht gegeben und Co. Damals in dem Bereich der Jugendkultur verwendet wurde und auch, ich habe so das Gefühl, das ist auch eine Sache, die mit jeder Jugendkultur immer wieder kommt, dass in Deutschland immer davon gesprochen wird, dass es ja bei Hitler sowas nicht gegeben sowas hätte. Sowas da nicht gegeben. Weil da war die Welt ja noch in Ordnung. Da hat man zwar Kriege und Menschen verloren, aber die Welt war in Ordnung. Ja. Die Leute hatten wenigstens keine langen Haare, ja, wenn sie an der Front gekämpft, richtig, haben. Und ich finde es wirklich, das ist aber sehr bezeichnend, wie, ja, wie da die Erwachsenen quasi gegen ihre Kinder, gegen ihre Jugend vorgehen. Und ja, diese Gammler wollten sich halt genau dem nicht annehmen. Die wollten halt zeigen, wir machen da nicht mit. Das Spannende ist, dass diese Gammler zum Beispiel auch gar nicht aggressiv waren. Ne? Die Halbstarken sind ja rumgezogen und haben sich geprügelt mit der Polizei und sowas. Haben die Gammler überhaupt nicht gemacht. Die haben wirklich nur da gesessen und nichts getan. Die haben ihr Leben genossen, die haben ein bisschen gelesen. Die waren auch nicht politisch, die wollten auch nicht irgendwie eine Veränderung in der Welt haben, sondern die wollten einfach nur abhängen und in Ruhe gelassen werden, richtig, wahrscheinlich. Richtig, ja. Und genau das ist ihnen irgendwie nie gelungen. Also, ich glaube, ich habe meine Jugendbewegung gefunden tatsächlich. Ja, gibt es heute, ja, noch eine Gammler-Szene irgendwo? Ist mir so nicht bekannt. Das Spannende ist nämlich auch, dass die Gammler, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass die ganz viel bewegt haben. Ohne sie gar sich nichts zu bewegen wollten, ja. Und ja, eigentlich haben die nur die Gemüter aufgebracht, weil der Begriff Gammler ist bis heute so in unser, ja, Gedächtnis eingebrannt. Man geht aber davon aus, dass es europaweit nicht mehr als 5.000 bis 7.000 dieser Jugendlichen gab. Ja? Die vielleicht in der Gammlergesellschaft oder Gewerkschaft sich organisiert haben, aber die Dunkelziffer, so wie sich die höher. Leute gerade aufgeregt, ja, haben, ne? Die muss weitaus höher gewesen, richtig, sein, weil die Leute, die ich gerade gehört habe, die hatten Angst. Die Angst um ihr Leben, um, ja, ihr Reichtum. Ganz genau. Und das ist doch spannend, ne? Also da wurde von den Medien ganz viel aufgegriffen und das Phänomen, also sogar Ludwig Erhard hat sich irgendwann eingeschaltet und hat gesagt, Zitat, solange ich regiere, werde ich alles tun, um dieses Unwesen zu zerstören. Ja, also das hat so Kreise gezogen, obwohl diese Kids wirklich gar nichts gemacht haben. Es ist erschreckend, ja. Aber sie scheinen ihr Ziel damit voll und ganz erreicht zu haben. Und es waren arme Jungs. Es waren arme Jungs. Und vielleicht waren es aber auch die reichsten Jungs. Das kann sein. Die es in dieser Zeit gab. Und wo wir gerade von armen Jungs sprechen, ich habe ein Lied gefunden, Poor Boy, von den Lords. Und die Lords? Die Lords sind eine deutsche. Eine deutsche Band, ich glaube mit Achim Reichel als Frontmann. Das kann ich gar nicht sagen. Habe ich, glaube ich, auch in irgendwo mal gelesen, dass der, ich glaube, Achim Reichel war ja mit, Achim Reichel hatte einen Hit dann später nochmal, ich kann das gar nicht sagen aktuell. Googelt Achim Reichel, ihr werdet ihn finden. Okay. Auf jeden Fall ist Achim Reichel quasi, war mit den Lords, glaube ich, die erste deutsche Beatband, die es gab. Richtig, und die sind auch. Und verachtet wurde von vielen aus der Gesellschaft. Und da hast du uns Poor Boy mitgebracht. Poor Boy, ich fand, das passt so wunderbar. Das passt sich dem Thema an und. Viel Spaß. Viel Spaß. When I was born. Ja, The Lords, Poor Boy. The Lords. Wer kennt es nicht? Und man muss nochmal die Aussage von eben revidieren. Nicht, dass wir wieder Wut-E-Mails und zornentbrannte Anrufe bekommen. Wir erzählen schon viel halbgares Wissen hier, aber diesmal eine Sache, die wir richtigstellen müssen. Achim Reichel hat natürlich bei den Rattles gespielt. Die zweite bekannte Beatband aus Deutschland neben das den Lords. Das kam mir doch gleich so komisch vor. Ich habe deinen Gesichtsausdruck gesehen ich hatte auch kurzzeitig gleich ein bisschen Angst. Gleich nochmal in den Brockhaus geguckt. Das ist gut, dass der immer hier bereitsteht. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass das mit uns jetzt auseinandergehen könnte nach der Falschinformation. Ja, aber jetzt ist alles wieder im Lot. Aber apropos Thema auseinandergehen. In England ging zwei Gruppen, die sich auch im Rahmen der Beatmusik bzw. dem Rock'n'Roll begegnet sind, auseinander. Und zwar handelt oder rede ich jetzt von den Mods und den Rockern. Okay. Und zwar ist allen in Gedächtnis geblieben, in Brighton in 64 Invasion im Ferienparadies, haben die Zeitungen damals getitelt. Und zwar haben dort an einem Küstenort Anfang der 60er, wo tausende Urlauber und Leute ihrem Baden nachgingen, in einem Erholungsparadies, so wie die Zeitung damals schrieb, es ist wirklich sehr schön, ich kann nur jedem sagen, gönnt euch den Zeitungsausschnitt dazu. Und dort war es plötzlich vorbei mit der Ruhe am Osterwochenende 64, weil es kamen auf einmal die Mods auf ihren Scootern angereist und die Rocker auf ihren Motorrädern und gönnten sich das ganze Osterwochenende wilde Scharmützel. Und alle Familienväter und Familien, die so dazwischen saßen, hatten natürlich ihr Feindbild wieder in beiden Gruppen gefunden. Die haben sich bekriegt? Die haben sich dort getroffen, um sich zu bekriegen, ein Osterwochenende lang. Okay. Und es wird auch heute davon erzählt, dass vieles wirklich sehr aufgebauscht sei durch die Medien, wie es halt oft ist. Ja, ja. Aber es also Augenzeugen berichten, es muss schon zu vielen Faustkämpfen, zu vielen Fahrradketten, Liegestühle, alles, was so möglich war, wurde aufeinander geschlagen, geprügelt. Und warum? Weiß man das? Kann man das? Dazu würde ich jetzt einsteigen, weil es sind halt auch zwei Gruppen, die könnten sich unterschiedlich nicht aus den 50ern entwickelt haben, weil wir haben auf der einen Seite die Rocker, die sich aus diesen Teddy Boys entwickelt haben, die wir beim letzten Mal ja auch schon hatten mit Elvis und Co., ja. Da war halt so dieses Ding, da war Chuck Berry, da ging es um schrille E-Gitarrenmusik, Marlon Brando, also um wilde Typen mit Tolle, mit Lederjacke, mit Zigarette im Mund. So richtige Kerle irgendwie. Richtige Kerle. Also wahre Männer, beziehungsweise spricht man auch davon, dass man sich damals als die modernen Cowboys bezeichnete, also wirklich. Da war die Geschlechterrolle klar verteilt in dieser Szene. Und dann gab es auf der anderen Seite eben die Mods, die nicht mit ihrer Harley-Davidson aufgetaucht sind, sondern auf ihren Rollern, vorrangig Vespas und Lamprettas oder Lamprettas, wie auch immer man es ausspricht. Ja, ja, ja, ja. Ich habe auf jeden Fall mal geguckt, so schlecht wie ich es aussprechen kann, so schlecht kann ich es mir auch leisten, weil unbezahlbare Rolle heutzutage, weil die Produktion auch in den 70ern irgendwann eingestellt wurde. Und die waren eher aus der Mittelschicht und bei denen ging es vorrangig darum, sich extravagant zu kleiden, dass man die Schicht, aus der sie kommen, nicht erkennt, beziehungsweise sie kamen so aus diesem Arbeitermilieu und wollten am Wochenende aber rausbrechen und wollten eben ihre Freiheit genießen und dort sollte aber keiner sehen, dass sie nicht zu der reicheren Schicht in England gehörten und daher wurde alles Geld für teure Anzüge, für teuerste Schuhe ausgegeben. Und dieser Szene haben wir bis heute etwas zu verdanken, ein Kleidungsstück, was über Oasis und über viele andere auch immer wieder auftaucht, der Parker. Weil ja, okay. Jeder kennt das Problem, du hast deinen Anzug an und fährst auf dem Roller und überlegst dir, wie kann ich meinen Anzug sauber halten bei Wind und Wetter? Natürlich, da kommt der Parker ins Spiel. Da kommt der Parker ins Spiel. Okay. Und was da natürlich mit einherging, mit man macht sich besonders schick, die Haare müssen genau sitzen. Es ist natürlich so, dass der Look dann auch ein bisschen androgyn daherkam, beziehungsweise dass Jungs sich teilweise auch schminkten, um so nochmal das Understatement der Mode zu unterstreichen. Und das kann natürlich einem wilden Rocker, dem modernen Cowboy, wenig klar, imponieren. Klar. Das heißt aber, die haben dann schon versucht, irgendwie aus ihrer eigentlich gesellschaftlichen Klasse irgendwie durch äußeres Erscheinen auszubrechen. Ja, irgendwie ja. Und okay. Es ist eine sehr interessante Szene, weil sie werden auf der einen Seite auch für die Skin-Bewegung im Anschluss verantwortlich gemacht, beziehungsweise soll diese Szene dort auch raus entstanden sein, da ja dort auch dann viel auf Wert gelegt wurde, auf Red Perry Poloshirts, auf polierte Stiefel, ja. Doc Martens und Co. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch der Vorreiter der Rave-Kultur, weil das tatsächlich die erste Jugendbewegung war, die sich klar bekannt hat für, sie nutzen das Wochenende neben der Arbeit und probieren so lang wie möglich wach zu bleiben und haben sich eben zu dieser Zeit alle möglichen chemischen Drogen reingefahren, die nur irgendwie gingen, um Nächte durchzumachen und dann am Montag irgendwie an der Arbeit vielleicht zwischendurch mal wieder Schlaf zu finden. Die sind aber dann auch arbeiten gegangen. Also sie sind noch arbeiten gegangen. Das war dann schon so eine Kultur, die... Sie durften ja auch arbeiten, weil sie hatten ja kurze oder gestylte Haare im Vergleich zu... Richtig. Im Vergleich zu den Rockern beziehungsweise zu den Beat-Leuten. Die waren so angepasst, dass sie jetzt nicht gesagt haben, so ich hänge jetzt nur noch ab, sondern das waren schon Leute, ich gehe in der Woche arbeiten, verdiene mir da mein Geld genau. Und das investiere ich dann irgendwo rein und ja. Genau so ist es. Also die hatten ihren Weg noch irgendwo in der Gesellschaft und ja, es ist eben eine Szene, die, finde ich, viel zu kurz kommt überall, weil ich sagen muss, es ist eine wahnsinnig interessante Szene, aber ich habe diese Szene vielleicht auch erst vor einem halben, dreiviertel Jahr kennengelernt und muss sagen, im Nachhinein sieht man erstmal gerade auch, was den modischen Bereich und sowas angeht, ja. Dass genau das bis heute eigentlich noch überall dominiert. Aber politisch waren die auch nicht, ne? Sondern die waren eher so politisch auf Spaß auch aus und das, was auch so auffällig Konsum. Ist, so. Das, was auffällig ist, wo aber fraglich ist, ob es gewollt war, war eben, dass das weibliche Geschlecht völlig im Einklang mit dem männlichen Geschlecht lebte, also für damalige Zeiten eigentlich völlig sehr undenkbar. Ja, oder ja. Sehr fortschrittlich, ja. Ja, aus heutiger Sicht gesehen, ja. Gott sei Dank. Ja, und da habe ich dir eine Band mitgebracht, die bahnbrechend oder wegweisend für diese ganze Szene war und auch immer so als Vorzeigeband gehandelt wurde, und zwar The Who. Ja. Mit ihrem Hit My Generation, der wohl das Gefühl der ganzen Szene in einer Art und Weise widerspiegelt, wie sie danach keinen anderen Text schön, geschafft ich freu mich. Hat. Viel Spaß mit My Generation von The Who. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Ja, und sehr schön zu hören an dem Beispiel beim Ausklang des Liedes, welch brachialer und harter Sound für die damalige Zeit gespielt wurde. da sind wir wieder beim Thema, die Mods waren vielleicht politisch nicht sehr, sehr engagiert bzw. ausgerichtet, aber musikalisch ganz klar Vorreiter für das Rohe, das, ja, was im Anschluss folgte. Wir hatten gerade auch während des Liedes wieder die tolle Geschichte mit dem Gitarristen von The Kings, der anhand einer Rasierklinge seine Lautsprechermembran behandelt hat, um so einen verzerrten Sound hinzubekommen. Es gibt so viele tolle Anekdoten, aber wir schaffen halt leider nicht alles. Wir müssen unsere Sendung, glaube ich, irgendwann nochmal ausbauen. Vielleicht zum Schluss, denn wir sind schon ganz knapp vorm Ende und wir werden diese Jugendkultur dann auch mit ins nächste Mal reinnehmen müssen. Wir können nicht ohne die Hippies genannt zu haben, diese Sendung zu Ende gehen lassen. Weil ich dachte, die Hippies wären erst in den 90ern mit I Wanna Be a Hippie, von wem auch immer dieser wunderbare Techno-Track war. Die Hippies sind natürlich irgendwann dann 68er. Richtig, nicht wahr? Aus den USA ist das die große 68er-Bewegung? Ja, ja. Naja, ich meine, das muss man unterscheiden. In Deutschland gab es ja die 68er dann so Frankfurter Schule, Studentenbewegung, ne? Kritische Theorie, Adorno, naja, brauchen wir jetzt hier nicht weiter auszu. Und dann hast du diese Hippie-Bewegung, die eigentlich wirklich zunächst nicht politisch sein wollten, aber irgendwann festgestellt haben, sie müssen politisch sein, denn was sie wollten eine völlig veränderte Gesellschaftsform haben. Sie wollten längere Haare, ja, Kiffen. Nee, man wollte diese quasi schäbigen den Menschen quasi auch vom Kapitalismus befreien, von dem Konsum, von der Konsumsucht, von dem Verblendetsein, was man irgendwie durch diesen ganzen Markt hat. Und was diese Hippie-Bewegung zum Beispiel auch hervorgebracht hat, war eine völlig neue Art von Musik. Also nicht mehr solche Tracks, die irgendwie 3-4 Minuten lang sind, sondern wirklich Werke, die als Konzert gar nicht mehr gespielt werden konnten. Zum Beispiel wieder von The Who mit Tommy, was ja dann wirklich ein riesengroßes Werk ist. Dann hast du Grateful Dead, die haben ein Musikstück rausgebracht, das erstreckt sich über 3 Schallplattenseiten, ja, ein Musikstück. Und da ging es halt also wirklich um Happenings, möchte ich mal sagen. Anhand deiner funkelnden Augen, ja, und anhand deines Batik-T-Shirts sehe ich, wir bewegen uns hier gerade auf etwas zu, was dich voll und ganz mitnimmt und dich voll und ganz berührt. Aber wir nähern uns auch auf das Ende dieser Sendung. Wir nähern uns dem Ende. Also ich denke, wir nehmen das mit ins nächste Mal rein, werden noch so ein bisschen darüber reden, was die Hippies Ende der 60er, Anfang der 70er dann bewegt haben. Es wird sensationell. Deswegen dranbleiben und beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir würden uns freuen. Podcast einfach abonnieren, beziehungsweise jeden zweiten Sonntag um 17 Uhr im Monat bei Radio Frei einschalten, wenn es wieder heißt Bäckerfaust. Feine Musikperlen treffen, wahlloses Geschwader und gefährliches Halbwissen. Und es war wieder wunderschön mit dir. Vielen Dank. Ich danke dir wirklich, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Ja, ich dir auch. Es macht immer wieder Spaß. Und vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Auszug. Die Band Can, eine deutsche Band. Nicht von Barbie? Nein, eine deutsche Band habe ich mitgebracht. You Do Right heißt der Song und erschien auf dem Album Monster Movie. 20 Minuten lang. Damit gehen wir hier raus. Wir wünschen euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Unbedingt zu Hause anspielen, suchen, anklicken, weil unsere Zeit ist leider zu knapp für die 20 Minuten. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß.